Vor vier Jahren schickte Marschall Kim Jong-un den Teilnehmern des Treffens der Mitarbeiter der Filialen des Generalverbandes der Japan-Koreaner ein Glückwunschtelegramm. Aus diesem Anlass gab es eine zentrale Veranstaltung der Japan-Koreaner. Die Teilnehmer dieser Veranstaltung richteten am 20. Juli einen Brief an Marschall Kim Jong-un. Darin hieß es: Am 20. Juli 2012 hatte Kim Jong-un dem Treffen der Mitarbeiter der Filialen des Generalverbandes der Japan-Koreaner das historische Glückwunschtelegramm geschickt. Das ist ein unbesiegbares, wertvolles Schwert, das den Weg der Bewegung der Japan-Koreaner Licht erhellt hat. Der Generalverband der Japan-Koreaner wird die erhabenen Hinweise von Kim Il-sung und Kim Jong-il als unvergängliches Banner hochhalten und auf dem Weg des Zuze mit Liebe zu Nation und Vaterland und für das Gedeihen tatkräftig voranschreiten. Dank der Fürsorge des Großen Vaters konnte der Generalverband der Japan-Koreaner unter der beispiellos harten und komplizierten Lage die boshaften Machenschaften der Reaktionäre im In- und Ausland für die Unterdrückung des Generalverbandes der Japan-Koreaner auf Schritt und Tritt vereiteln und die Bewegung der Japan-Koreaner im neuen Zuze-Jahrhundert unermüdlich vorantreiben. Getreu dem großartigen Entwurf, dargelegt von Marschall Kim Jong-un auf dem 7. Parteitag der Partei der Arbeit Koreas, haben sich die Landsleute in der Heimat zum 200-Tage-Kampf der Treue wie ein Mann erhoben, um aus diesem Jahr die größte Blütezeit des Aufbaus eines starken sozialistischen Staates zu machen. Dabei schaffen sie das Wunder des Malima-Tempels, das alle Menschen in Bewunderung versetzt. Wie die Landsleute in der Heimat werden die Japan-Koreaner die Aufgaben aus dem Glückwunschtelegramm des Genossen Kim Jong-un an das Treffen der Mitarbeiter der Filialen des Generalverbandes der Japan-Koreaner noch konsequenter durchsetzen. Dann wünschen sie dem Genossen Kim Jong-un beste Gesundheit.